Werner von Melle, Hamburger Senator, Initiator des Kolonialinstituts und der Universität. Möge das Hamburgische Kolonialinstitut allezeit segensreich wirken zum Wohle des gesamten Deutschen Reiches, zur Ehre Hamburgs, zur Förderung der Wissenschaft wie der praktischen Arbeit über See. Karl Rathgen, Professor der ersten Stunde am Kolonialinstitut, erster Rektor der Universität Hamburg. Die Berliner Kongo-Konferenz von 1884-85 eröffnete die neue Zeit. In raschem Wettlauf dehnten die kraftvolleren Völker Europas den Bereich ihrer Herrschaft aus. Über weite Gebiete hin sollten einzelne Europäer eine große Überzahl Farbiger in Ordnung halten. Mit der Entstehung europäischer Unternehmertätigkeit kann die Ordnung des Grundbesitzes, der Gewinnung von Mineralien, der Ausbeutung der Wälder sich nicht selbst überlassen bleiben. Albert Wiegand, Professor und NS-Propagandist, Rektor der Universität 1931-32. Wiegand regt einen Lehrstuhl für Wehrwissenschaft an. Alle praktische Wehrbarmachung der Jugend ist die geistige Aufrüstung, die Weckung und Förderung der kriegerischen Instinkte, die in jedem jungen Menschen angelegt sind, sofern er nicht von der Zivilisation in seinen natürlichen Anlagen verdorben worden ist. Wiegand Büste gestürzt, 30. Januar 2007.